Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema heute: Made in Sheffield, Musik aus Englands heimlicher Musikmetropole. New Girls, Neutron, Vice Versa, auch wieder so ein Titel, der gerade die Bedeutung der elektronischen Musik in Sheffield zementiert. Bevor nämlich ABC, die wir vor den Nachrichten gehört haben, zu ABC wurden, gab es Vice Versa, die von Sänger Martin Fry für ein Fanzine interviewt wurden und der dann direkt als Sänger von Vice Versa und dann später ABC einstieg. Jemand, der in den letzten Jahren mit seinem Album auch außerhalb von Sheffield für Aufsehen sorgte, ist Richard Hawley. Er ist mit Cole's Corner für den begehrten Mercury Music Award vorgeschlagen worden und diese Platte könnte nicht typischer für Sheffield sein. Cole's Corner, der Name des Albums, beschreibt einen Ort in der Stadt, wo sich die frisch Verliebten treffen. Richard Hawley ist der Typ, der da alleine wartet und dessen Blumen dann am Ende in der Mülltonne landen. Dafür hat er dieses zeitlose kleine Meisterwerk geschaffen. Hören wir ihn mit Cole's Corner. We'll be right back.

The Frank Sinatra von The Long Picks, eine längst vergessene Band aus Sheffield, bei der Richard Hawley Gitarre spielte und die bemerkenswerte Alben veröffentlicht haben. Ich habe schon mal The All-Seeing Eye erwähnt, so eine lose Gruppe von Musikern und Produzenten aus Sheffield. Einer der Mitglieder, Dean Honer, hat noch eine andere Formation und die nennt sich Eye Monster. Der größte Hit von Eye Monster ist um ein Sample des Berliner Günther Kallmann Chors gebaut. Übrigens nicht die einzige Version dieser Art und die nennt sich Daydream in Blue und wurde zu einem großen Erfolg des Duos. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. A beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. The flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Ich habe Clock TVA schon einmal erwähnt. Ein Seitenprojekt dieser Gruppe von Kunststudenten aus Sheffield ist die Anti-Group. Die Musik der Anti-Group ist eher Forschung als Unterhaltung und ist in ähnlichen Gefilden zu Hause wie die Klänge von Coil, Psychic TV und ähnlichen musikalischen Freidenkern. Ihr Album Digitaria ist eine der ersten CDs, die ich überhaupt in den Fingern hatte und spielt mit der Idee, Mikrofone während der Aufnahme im Raum kreisen zu lassen, um eine Art Bewusstseinszustand beim Hörer hervorzurufen. Hören wir einen Ausschnitt aus dem Stück Ghost Cultures. start. Try to express the nature of crime. When you walk it on there and they are crying. Your grass and gold has become a weapon of disease. Rotting the trees and cutting into the earth. Your search for thank you. Die Gruppe Gomez hat es auch außerhalb von Sheffield geschafft, bekannt zu werden und ist heute eher in den USA zu Hause und erfolgreich als in England. Obwohl die Gruppe offiziell aus Southport stammt, so haben sie in Sheffield studiert und wurden eine Zeit lang von Stephen Fellows, Gitarrist der Comset Angels, gemanagt. Wir hörten Gomez mit dem Song Charlie Patton Songs. Zurück zu The All-Seeing Eye, so etwas wie ein Stammtisch der Musikszene aus Sheffield, Jarvis Cocker, Baby Bird, Phil Oakey, nur um einige zu nennen. Ihr größter Erfolg war eine völlig schräge Version des Sonny and Cher Hits The Beat Goes On, die es tatsächlich in die Charts geschafft hat, obwohl sie wirklich so seltsam ist. Ha ha ha! goes on, and the beat goes on, and the beat goes on. Zurück zu Sheffields Cabaret Voltaire. Eine ihrer Hits war Knack Knack Knack. Es ist nicht nur eine von Londons wildester Clubparty danach benannt worden. Der Song füllt heute noch die Tanzflächen spezieller Partys. Der war in den frühen 80ern schon schräg und hat sich bis heute gehalten. Und gerade Cabaret Voltaire hat man, wie schon mal erwähnt, immer nachgesagt, dass sie die eigentlichen Botschafter des Sounds von Sheffield sind. aufrichtig in der Tradition, elektronische Musik in Sheffield zu produzieren, stehen In the Nursery. Markenzeichen der beiden Brüder, die maßgeblich für den Sound verantwortlich sind, ist die Kombination von militärischen Rhythmen und pompöser elektronischer Popmusik. Eine Melange, die In the Nursery immer ziemlich einzigartig machte, hören wir einen ihrer bekannteren Songs. Hier ist Compulsion. Now he's 35 and half alive. is an open mouth in a beehive. He's gonna smile and be happy. Make everyone know that he's happy. Put his smiling face on a billboard. Kiss him from your car, he's happy. He's not happy. In his dress, he can't believe it's in his jeans. Some days he's half man, and then he's half God. But on his blue days, he wouldn't touch his greens. He's gonna make you smile and be happy. Make everyone know that he's happy. Put his smiling face on the TV. Kiss him from your chair, make him happy. He drowned his stepson in the duck pond. Let the wife beat her out to make a pop song. He put razor blades in the ice cream. Shot a pedophile in a wet dream. Him. He makes him cool for the TV. Makes half the man he is a celebrity. With his swollen lips around his early teens. In his dress he can't believe it's in his jeans. He's half a man and half a god. One half bitch, one half dog. He drowned his stepson in the duck pond. Let the wife beat her up to make a pop song. Put razor blades in the ice cream. Made nobody famous on the big screen. Put the whole wide world on remote control. He put a 5x rapist on his TV show. On every single channel in every single home. You can even hear his voice on the telephone. Ich frage mich immer, wie konnte so jemand wie Baby Bird so komplett von der Bildfläche verschwinden, nachdem er so einen furiosen Start hatte. Wir hörten den Musiker aus Sheffield mit dem Song Bad Old Man. Das Musikbusiness ist voller Rätsel und seltsamer Wendungen. Bis heute gehalten haben sich The Human League, obwohl die eher für ihre Hits in den späten 80ern bekannt geworden sind, waren es doch die früheren Songs, die wirklich eine gute Kombination aus New Wave und Synthie-Pop waren, wie dieser hier, Lebanon. Supposed to keep the peace. eine Gruppe, die besonders in den 80ern erfolgreich wurde und auch aus Sheffields Sturm- und Drangzeit der frühen 80er kam, war Heaven 17, die sich unter anderem aus ehemaligen Mitgliedern von The Human League gründeten. Ihren größten Hit hat sie 1983 mit diesem hier, Temptation. That certain feeling carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Das war auch schon fast der Soundcheck, bei dem es um einen Ausflug nach Sheffield, Englands heimlicher Musikmetropole ging. Hören wir zum Abschluss eine aktuelle Band aus dieser Stadt, The Long Blondes, mit dem Song Five Ways to End It. Thomas Elbern verabschiedet sich jetzt schon mal und wünscht noch eine schöne Nacht. In his cupboard, a collected memento from a distant affair. Well, I am the woman that it once belonged to. Its lingering presence wants you to beware. Do you ever wonder why he still keeps it? Do you even know if I gave back his key? He said you discovered five ways to end it. Well, Barbara, I'm sorry, you didn't fool me. Five ways to end it. Finish him with five ways. teach aches in his fancies. He wanted a woman to cling to, you see. A drunk in the bath with his matronly missus. She'd make him happier than he could be with me. He takes all his women for decadent dinners. Expensive restaurants don't mean a thing. When was the last time he grabbed you and kissed you? I know you remember how it used to be. Die Nachrichten.